Radio Bremen 2. Forum der Wissenschaft. Ich danke Gott auf den Knien, dass wir keine Uranbombe gemacht haben. Otto Hahn konnte es nicht fassen. Eben hatte er mit den anderen 9 Wissenschaftlern den 21-Uhr-Nachrichten der BBC gelauscht. Eine kleine Abwechslung sollte es werden, denn auf dem abgeschiedenen Landsitz Farm Hall war es stinklangweilig. Die deutschen Atomforscher um Werner Heisenberg steckten seit Wochen im goldenen Käfig der Alliierten. Jeder ging seinen Gedanken nach, bis sie begriffen, was der Nachrichtensprecher soeben verkündet hatte. Das Leben in der Stadt Hiroshima sei durch die Explosion einer einzigen Bombe ausgelöscht worden. Von einer großartigen Leistung der alliierten Wissenschaftler war die Rede. Bis zu 125.000 Menschen hätten in den Vereinigten Staaten für den Bau dieser Bombe gearbeitet. Die deutschen Experten waren sprachlos. Hahn erfasste die Verzweiflung. Er war es, der mit der Entdeckung der Kernspaltung kurz vor dem Zweiten Weltkrieg die Bombe möglich gemacht hatte. Der Mythos der Physiker über die Entdeckung der Kernspaltung vor 60 Jahren von Konrad Lindner. Nach dem Sieg über Hitler entschlossen sich die Supermächte, die Kräfte des Atoms militärisch gnadenlos auszubeuten. Der Kalte Krieg begann. Trotz der neuen Schreckensvisionen freute sich Hahn, als er am 10. Dezember 1946 den Nobelpreis in Empfang nehmen durfte. Gegenüber allem, was an den Problemen bisher bekannt war und was alle Wissenschaftler der Welt für möglich hielten, fanden Herr Strassmann und ich, dass bei der Bestrahlung des Urans mit Neutronen eine völlig neuartige Reaktion auftritt, die das Uran in 2 mittelschwere chemische Elemente aufspaltet. Also das schwere Element Uran war in 2 leichte auseinandergeflogen. Ende 1938 stürzte das Dogma vom unteilbaren Atom in sich zusammen. Noch vor der Publikation der Ergebnisse erfuhr Niels Bohr, der Papst in der Zunft der Atomphysiker, von dieser verrückten Geschichte. Der Holländer Hendrik Casimir war damals im Kopenhagener Institut für theoretische Physik Bohrs Privatsekretär. Er war überrascht, hat aber sofort eingesehen, dass es eine wichtige Sache war. Man kann über das Verhältnis von Bohr zur Kernphysik fast um eine zweite Jugend reden. Schon 1933 stürzte sich Carl Friedrich von Weizsäcker, angeregt von dem Nobelpreisträger Heisenberg, in die Kernphysik. In Leipzig und dann in Berlin-Dahlem, dem deutschen Oxford, sah der junge Physiker in dem neuen Forschungsgebiet einen Schlüssel zum Verstehen des Kosmos. Parallel zu dem Deutsch-Amerikaner Hans Bethe begab er sich seit der Mitte der 30er Jahre auf die Spur der Kernfusion im Innern der Sterne. Als im großen Deutschen Reich noch die niedergebrannten Synagogen qualmten, hätte Weizsäcker beinahe im Alter von 25 Jahren die Zerlegbarkeit der Kerne des Schwermetalls Uran herausgefunden. Hätte ich das, was ich so im Jahre 38 über Atomkerne gedacht habe, zumal ich eben durch Hahn und Meitner gerade mit den Schweren, mit Radium und Uran und so etwas befasst war, hätte ich das, was ich damals gedacht habe, konsequent zu Ende gedacht, dann hätte ich sogar die Spaltung vielleicht vorhersagen können. Das ist aber nicht geschehen. Und dann rief mich Hahn, der mich ja von der Zeit, als ich bei ihm war, gut kannte, kurz nach Weihnachten 1938 an und sagte mir, also Herr von Weizsäcker, können Sie sich ein Radium vorstellen, das bei jeder chemischen Trennung zwischen Radium und Barium nicht mit Radium, sondern mit Barium geht? Da sagte ich, ja, haben Sie sowas? Dann sagte er, ja, sowas habe ich. Da sagte ich, ja, das könnte ja vielleicht Barium sein. Da sagte er, ja, das sage ich mir auch, aber dann ist der Kern zerplatzt. Der Jüngste unter den Doktoranden Heisenbergs arbeitet heute am Max-Planck-Institut für Physik in München, Helmut Rechenberg. Er verrät, warum keiner der großen Theoretiker in Kopenhagen oder Zürich, Leningrad oder Chicago vor Hahn herausfand, dass die kleinen Neutrönchen in den Urankern eindringen können und diesen dann in zwei größere Brocken auseinanderfliegen lassen. Der Grund war genau Niels Bohr, die zentrale Persönlichkeit. Niels Bohr hat sich in den 30er Jahren vor allen Dingen mit Kernphysik und Kernreaktionen beschäftigt. Und im Jahr 1937 hat er zusammen mit Fritz Kalka eine sehr wichtige Arbeit, die von allen als die Bibel in diesem Gebiet angesehen wurde und verehrt wurde und für unfehlbar gehalten wurde, herausgegeben. Und in dieser Arbeit steht ganz fest, wenn wir Kernreaktionen stattfinden, auch mit schweren Kernen, das maximale Bruchstück, was herauskommen kann, sind Protonen oder Alpha-Teilchen, nicht mehr. Alle Leute haben das sehr ernst genommen. Das heißt, die Physiker, denen hat sozusagen Bohr verboten, den Kern zu spalten. Die Chemiker wie Hahn, die konnten davon unberührt sein. Die, natürlich wussten die es auch, vor allen Dingen Lise Meitner, die ja mit Hahn, bei Hahn im Institut war, die ja die Physikerin in Hahns Institut war. Lise Meitner wusste das, aber Lise Meitner war genau zu dem Zeitpunkt weg, als Hahn und Strassmann munter spalteten und als Hahn dann, wie bekannt, ja, Lise Meitner zum ersten Mal berichtet, war Meitner zwar überrascht, aber als Otto Frisch dann sagte, glaubst du denn, dass der Hahn das richtig gemacht hat, die Chemie richtig gemacht hat, hat Lise Meitner sehr abrupt gesagt, Hahn irrt sich in der Chemie nicht. Hahn umgab der Ruf, ein begnadeter Experimentator zu sein. Er war 1938 kein Jüngling mehr, war bereits im 60. Lebensjahr angelangt. Aber staunen, das konnte er noch. Auch jetzt, da er gemeinsam mit Fritz Strassmann auf Befunde gestoßen war, die ihn nicht nur verblüfften, sondern erst einmal verunsicherten. Am späten Abend des 19. Dezember ging Hahn kurz vor 23 Uhr noch einmal eilig ins Labor im Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut an der Thielallee. In einer halben Stunde wollte ihn Strassmann wegen der nächsten Messung ablösen. Am Schreibtisch verharrte Hahns Blick beim Gebet eines Forschers aus dem Roman Dr. Matt Arrowsmith von Sinclair Lewis. Gott schenke mir Ruhelosigkeit, dass ich weder Schlaf noch Lob empfangen mag, bis die Resultate meiner Beobachtungen sich mit den Resultaten meiner Berechnungen decken oder bis ich mit heiligem Feuer dem Fehler zu Leibe gegangen bin und ihn bezwungen habe. Gott schenke mir die Kraft, selbst Gott nicht blind zu vertrauen. Jemand, dem Hahn in der Wissenschaft mehr vertraute als Gott, das war eine Frau, Lise Meitner. 30 Jahre hatten beide zusammengearbeitet. Auch die laufende Versuchsserie entwarfen sie 1935 gemeinsam. Weizsäcker über das unzertrennliche Wissenschaftler-Duo des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie. Ich meine, die Lise, die konnte dann auch mal sagen, also Hähnchen, das verstehst du nicht, das ist Physik. Aber andererseits war ihr ganz klar, dass das, was er empirisch herausbrachte, von höchster physikalischer Wichtigkeit ist. Gerade jetzt, wo er etwas denken musste, was noch niemand vor ihm gedacht hatte, brauchte er den Rat der Physikerin. Er vermisste Lise Meitner sehr. Die gebürtige Wienerin war erst 1938, nach dem Anschluss Österreichs, aus dem Hexenkessel der Judenverfolgung geflohen. Trotz seines Direktorpostens hatte Hahn seiner Mitarbeiterin in der Akademikergesellschaft keinen Schutz mehr bieten können. Es war ein trauriger Abschied gewesen. Jetzt nahm Hahn einen Briefbogen. Er schrieb seiner Kollegin über das, was er selbst seinen engsten Institutskollegen nicht anzuvertrauen wagte. Es ist etwas bei den Radiumisotopen, was so merkwürdig ist, dass wir es vorerst nur dir sagen. Unsere Radiumisotope verhalten sich wie Barium. Es könnte noch ein höchst merkwürdiger Zufall vorliegen, aber immer mehr kommen wir zu dem schrecklichen Schluss, unsere Radiumisotope verhalten sich nicht wie Radium, sondern wie Barium. Vielleicht kannst du irgendeine fantastische Erklärung vorschlagen. Ich habe mit Strassmann verabredet, dass wir vorerst nur dir dies sagen. Obwohl später nicht mit dem Nobelpreis bedacht, war es Lise Meitner, die den Begriff miterfand, der am besten das beschrieb, was Hahn in Berlin entdeckt hatte. Die Kernspaltung. Weihnachten 38 arbeitete sie sich im schwedischen Exil in die Probleme ein, mit denen Hahn kämpfte. Die Briefe zwischen beiden gingen hin und her. Am 3. Januar 1939 schrieb Lise Meitner an Hahn. Ich bin jetzt ziemlich sicher, dass ihr wirklich eine Zertrümmerung zum Barium habt und finde das ein wunderschönes Ergebnis, wozu ich dir und Strassmann sehr herzlich gratuliere. Der Startschuss zum Wettlauf in das Atomzeitalter fiel schon unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Ohne die Bohrsche Revolution in der Atomphysik wäre das Geheimnis der Kernspaltung auch von Hahn nie gelüftet worden. Um das Verhalten der Elektronen in der Atomhülle zu verstehen, musste eine ganz neue Mechanik formuliert werden, die Quantenmechanik. Die um den Kern kreisenden Elektronen verhielten sich nicht so brav wie Planeten oder Tennisbälle. Mal benahmen sie sich wie Teilchen und dann wieder wie elektromagnetische Wellen. Bohr behauptet in seiner neuen Mechanik, dass es ein Irrtum sei, wenn die Atome als ein Mini-Planetensystem betrachtet werden. Damit begab er sich in Widerspruch zu dem Atommodell seines Lehrers Ernest Rutherford. Bohr postulierte, dass die Elektronen auf bestimmten Energieniveaus kreisen. Springen sie auf eine kernnahe Bahn über, dann geben sie Strahlung ab. All diesen Verrücktheiten setzte Heisenberg noch die Krone auf, indem er die nach ihm benannte Unschärferelation fand. Danach lassen sich Ort und Impuls eines Elektrons nicht gleichzeitig genau messen. Die Mikrowelt der Atome ist so frei, sich ganz anders zu verhalten als etwa die Fußbälle in einem Sportstadion, den der junge Bohr vor seiner Physikerlaufbahn nachjagte. Heisenberg war einer der erfolgreichsten Mitstreiter Bohrs. Der Nobelpreisträger des Jahres 1933 über die Leistung seines großen dänischen Lehrers. Durch die Einführung der Planck'schen Quantenhypothese in die Diskussion des Atommodells ist es Bohr gelungen, erstens die Stabilität der Atome verständlich zu machen und zweitens in einem einfachen Fall, nämlich bei dem leichtesten Atom, dem Wasserstoff, auch die Schwingungszahlen des Lichtes zu berechnen, das von Wasserstoffgas ausgesandt wird. Als ich selbst anfing zu studieren im Jahr 1920, spielte sich die ganze Diskussion dieser Probleme um die Frage herum ab, kann man mit diesem Bohrschen Atommodell wirklich die Chemie, nämlich das periodische System der Elemente mit all seinen Eigenschaften verstehen? Der 20-jährige Heisenberg traktierte den berühmten Bohr im Frühsommer 1922 in Göttingen mit seinen Fragen. Das ließ die in der Universitätsstadt aus ganz Europa versammelte Physikergemeinde aufhorchen. Da redete ein Student bei Themen mit, bei denen selbst der Meister aus Kopenhagen ins Stammeln geriet. Denn bisher war es nicht gelungen, die Linienspektren der Atome schlüssig zu deuten. Diese denkwürdige Diskussion erlebte Friedrich Hund mit. Im Alter von 96 Jahren erinnert sich der Physiker daran, wie die Quantenmechanik geboren wurde. Bohr scheute sich nicht, über Dinge zu sprechen, über die man eigentlich noch nicht sprechen konnte. Also das bekannte Wort von Wittgenstein ist es, glaube ich, wovon man nicht reden kann, soll man schweigen, war keine Richtschnur. Er versuchte zu sprechen in Andeutungen, und da merkten wir eben etwa den Unterschied gegen den auch bedeutenden Sommerfeld, dessen Buch wir ja lasen. Also dies Ich glaube, der Ausdruck stammt von James Franck. Bohrfestspiele nannten wir es später. Analogie zu den Händelfestspielen, die damals viel glänzender waren, als sie heute sind. Also das war ein, fürchte doch sagen, für meinen Wissenschaftswerdegang sehr entscheidendes. Der älteste unter den heute noch lebenden Bohrschülern ist Edward Teller, der Erfinder der Wasserstoffbombe. Im kalifornischen Stanford erinnert sich der 90-jährige Gelehrte. Das war das erste Mal, als ich Bohr sah, wo ich also sagte, ja, die Quantenmechanik wäre richtig, die ältere Theorie wäre falsch. Ich hoffe, die Zeit würde kommen, wo wir klassische Mechanik nicht mehr lernen, sondern gleich und genau die Matrizen und die Gleichungen der Quantenmechanik allein diskutierten. Quantenmechanik widerspricht klassischer Mechanik. Aber Quantenmechanik ist unmöglich zu verstehen, ohne dass man die klassische Physik erst verstanden hat. Dann die Lücken, das Unvollständige in der klassischen Physik bemerkt und dann schließlich die Korrekturen und den mathematischen Apparat anbringen. Ohne die klassischen Gedanken kann man über die Quantenmechanik nicht einmal anfangen zu reden. Das hat Bohr eben gekürzt ausgesprochen, indem er sagte, es wäre ebenso gut, wenn sie behaupten wollten, wir säßen hier und träumen nur alles. Die Atom- und Quantenphysiker galten in der Fakultät der Naturwissenschaften noch zu Beginn der 30er Jahre als hochbegabte Außenseiter. Auch sie selber trauten ihren verrückten Modellen zur Deutung der Atomspektren zunächst keinen praktischen Nutzen zu. Bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg war unvorstellbar, dass sich die Rivalität der Geheimdienste einmal auf die Gleichungssysteme der Atomphysik richten könnte. Das Interesse der Mächtigen aus Politik und Wirtschaft an der modernen Physik erwachte erst nach der Entdeckung der Kernspaltung. Während des Zweiten Weltkrieges verkehrten sich die harmlosen Atome der Physiker in einen machtpolitischen Mythos. Selbst nach dem Ende des Kalten Krieges ist die weltpolitische Situation widersprüchlich geblieben. Einerseits werden Atomsprengköpfe verschrottet und andererseits hoffen neue Machtgruppierungen darauf, andere Länder dadurch zu erpressen, dass zielstrebig an der aufwendigen Entwicklung von Atomwaffen gearbeitet wird. Der Wahnwitz des Atomzeitalters, der Hahn am Abend des 6. August 1945 so sehr erschütterte, ist noch längst nicht vorüber. Die gefährlichen Machtspiele der Hardliner erwachsen aber nicht aus der Physik, sondern aus der Politik. Nicht Hahn und Strassmann sind daran schuld, dass ihre ungewöhnliche Entdeckung in das Kraftfeld der Kriegsführung geriet. Wenn sich durch beide Naturforscher Weihnachten 1938 ein neuer Übergang von der Theorie zur Technik auftat, war das eine Sternstunde der Wissenschaftsgeschichte, die erst einmal überhaupt nichts mit Kriegsplänen zu tun hatte. Heisenberg in einem Nachkriegsvortrag: Der Atomkern erschien gewissermaßen als eine Art von Flüssigkeitströpfchen aus dieser Grundmaterie. Und je nachdem, ob der Tropfen groß oder klein ist, je nachdem hatte man es eben zu tun mit schweren Atomkernen, mit großer Ladung, oder mit leichten Atomkernen, mit kleiner Ladung. Der nächste entscheidende Schritt von der Atomphysik zur Atomtechnik war dann im Jahr 1938 die Entdeckung der Uranspaltung durch Otto Hahn. Im Dezember 1938 fand Hahn in Berlin, dass beim Beschießen des Elements Uran mit Neutronen das Element Barium entsteht. Und diese Feststellung konnte man kaum anders deuten, als durch die Annahme, dass ein Uranatomkern, der von einem Neutron getroffen wird, unter Umständen in zwei etwa gleich große Hälften auseinanderplatzt. Wie das aussieht, wenn Urankerne auseinanderfliegen, das kann man sich im Atomei in Garching anschauen. Wolfgang Gläser von der Technischen Universität München erklärt. Also jetzt schauen Sie mal hier rein. Wir stehen am Rande des Reaktorbeckens, großer Swimmingpool. Und in 8 Meter Tiefe unter der Wasseroberfläche befindet sich der eigentliche Reaktorkern. Wenn Sie da reinschauen, unterhalb des Gestänges, da sehen Sie so ein bläulich-violettes Leuchten. Das ist die Cherenkov-Strahlung. Und das ist der sichtbare Beweis dafür, dass da eine Kettenreaktion stattfindet. Nicht wahr? Wenn wir den Reaktor abschalten und die Nachzerfallswärme abgeklungen ist, dann leuchtet da nichts mehr. Das blaue Licht leuchtet in Garching seit dem 31. Oktober 1957. Anders als in den Kernkraftwerken dient dieser Reaktor nicht der Erzeugung von Strom, sondern er produziert Neutronen. Wer seine Ängste vor dem Inneren des Atomeis überwunden hat, kann einiges von der Begeisterung der Physiker über die Neutronen erfahren. Erst 1932 wurden die neutralen Elementarteilchen entdeckt. Im Unterschied zu den Elektronen und Positronen besitzen sie keinerlei elektrische Ladung. Daher wandern sie auch dorthin durch, wo ihren Teilchenkollegen der Weg versperrt bleibt. Obwohl geschlechtslos, gehen die Neutrönchen, nachdem sie erst einmal ins Innere der Atomkerne gelangt sind, recht heftige Wechselwirkungen ein. Dieser Charakterzug faszinierte die Radiochemiker von Anfang an. Hatte Rutherford noch mit Alpha-Teilchen gearbeitet, beschoss sein deutscher Schüler Hahn die Elemente mit langsamen Neutronen. Ein tolles Spiel. Während der 30er Jahre blühte der Traum der Alchemisten wieder auf. Hahn wollte aus dem Uran neue radioaktive Atomarten herstellen. Bei seinen Experimenten mit dem grauglänzenden Metall stieß er auf etwas, das er weder gesucht noch vermutet hatte. Wer einen Wassertropfen in eine Regentonne plumpsen lässt, der erwartet gewöhnlich nicht, dass ihm 2 neue Fässer entgegenfliegen. Experimentalphysiker Gläser erklärt, inwiefern die Neutronen etwas bewirken, was ihnen vor 1938 keiner der besten Theoretiker zutraute. Ja, schauen Sie, die Vorstellung, die Physiker hatten eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, waren, dass wenn man so ein Neutron auf Kerne schießt, dass die da angeklebt werden und ein schwereres Element entsteht. Der Fermi, ein anderer berühmter Mann in der Sparte, der hatte solche Dinge schon 1934 gemacht. Die waren sozusagen ein bisschen verengt. Die hatten gar nicht an die Möglichkeit gedacht, dass so ein Neutron auch was Verheerendes anrichten kann. Da sind viele Versuche gemacht worden mit den Neutronenquellen, die es damals gab. Aber immer mit der Idee, jetzt können wir ja vielleicht ein schwereres Element bauen, was es in der Natur nicht gibt. Ja, das war die Suche und das war übrigens auch der Hahn und Strassmann, deren Anliegen war, diese Geschichten da von Fermi und anderen, die das gemacht haben, mit ihren Methoden, die sie hatten, eigentlich zu verifizieren oder weiterzutreiben. Der Hahn hat sich sehr schwer getan, ehe er da eingesehen hat, dass er den Urankern gespalten hat. Die wollten das nicht glauben. Die ganze chemische Philosophie war doch auch eigentlich ein falscher Weg. Die haben immer nach Analogien dieser Elemente gesucht im periodischen System, die sich vielleicht so wie existierende Elemente verhalten, aber oben drüber sind als schwere Kerne. Das schwerste natürlich vorkommende Element beschrieb 1789 ein Mann, der als Apotheker sein Geld verdiente. Der Chemiker Martin Heinrich Klapproth kümmerte sich mit bestechender Gründlichkeit um dieses Metall. Trotzdem fiel die Nummer 92 im Periodensystem während des 19. Jahrhunderts nicht sonderlich auf. Erst Marie Curie erweckte das Element zum wissenschaftlichen Leben. Sie nahm 1898 die geheimnisvolle Strahlung des Urans unter die Lupe. Während das Ehepaar Curie in seinem Pariser Labor die Radiochemie begründete, musste sich in Frankfurt am Main der Glasermeister Hahn von seinem Ältesten sagen lassen: Ich werde nicht Architekt, sondern ich studiere Chemie. Bereits in der Waschküche des elterlichen Haushalts hatte Hahn Junior seine ersten Experimente absolviert. Schnell wuchs er, nie ein Musterschüler, aber begabt, in sein Lieblingsfach hinein. Das geschah in einer Zeit, in der Wilhelm Ostwald durch seine Leipziger Schule der physikalischen Chemie die akademische Jugend begeisterte. Seinen Doktorhut erhielt der junge Hahn in Marburg für eine Arbeit auf dem Gebiet der organischen Chemie. Mit Radioaktivität hatte der spätere Wegbereiter des Atomzeitalters noch nichts am Hut. Das änderte sich, als ihn der englische Chemiker Sir William Ramsay in London unter seine Fittiche nahm. Hahn entdeckte in einem Bariumsalz eine unbekannte radioaktive Substanz. Das war der Jugendstreich eines pfiffigen Experimentators. Dem jungen Chemiker öffneten sich die Türen der berühmtesten Laboratorien in der Welt. Sein wichtigster Lehrer wurde Rutherford in Montreal. Nachdem Rutherford einem Ruf nach Manchester gefolgt war, vollzog auch Bohr bei ihm seinen Start in die Atomphysik. Hahn ging 1906 nicht in die Industrie, sondern an die Berliner Universität. In der Hessischen Straße richtete er sich in einer ehemaligen Holzwerkstatt sein Labor ein. Hier begann im Herbst 1907 die gemeinsame Forschungszeit mit der gleichaltrigen Wienerin Lise Meitner. Nach 3 Jahrzehnten erfolgreicher Zusammenarbeit war die Trennung schmerzlich. Hahn litt unter der Judenverfolgung im NS-Staat. Aber auch Hitlers Wille zum Krieg beunruhigte ihn. Obwohl Hahn nicht schon Ende 1938 voraussehen konnte, was aus seiner Entdeckung werden wird, befürchtete er Schlimmes. Deutschland war fest im Griff einer Militärdiktatur. Die NS-Regierung entzog der Wissenschaft die zu ihrem Gedeihen erforderlichen demokratischen Rahmenbedingungen. Das Ducken und Schweigen tat weh. Von der Aerodynamik bis zur Psychologie gerieten sämtliche Wissenschaftsdisziplinen in das Kraftfeld der Militär- und Kriegspolitik, so auch die Entdeckung der Kernspaltung. Wer 1939 etwas von Atomphysik verstand, war beunruhigt. Elisabeth Heisenberg berichtete 2 Jahrzehnte nach dem Tod ihres Mannes im Familienkreis über den wohl denkwürdigsten Tag im Leben des Naturforschers. Ich habe lange gebraucht, bis ich diese ganze Tragweite wirklich erkannte. Aber er hatte sie eben sofort gesehen, mit allen Konsequenzen. Aufgeregt und aufgewühlt, das ja. ist das richtige Wort, ja. Aufregung auch in den Vereinigten Staaten. Nach Felix Bloch war Edward Teller zu diesem Zeitpunkt bereits der 2. Heisenberg-Schüler, der in Amerika eine Professur für Atomphysik errungen hatte. Und nach der Konferenz kam dann ein anderer Ungar aus den Vereinigten Staaten an, mein Freund Szilard. Und der erklärte mir im Detail, dass durch die Kernspaltung mit großer Wahrscheinlichkeit Atombomben gemacht werden konnten. Das war im Januar 1939, also zu einer Zeit, wo der Zweite Weltkrieg schon auf die kurze Sicht bevorstand. Der junge Weizsäcker verband mit seinen hochtheoretischen Arbeiten zur Verschmelzung der leichteren Atomkerne noch keinen technologischen oder militärischen Zweck. Die Astrophysik hatte nichts mit der Technik auf der Erde oder gar mit Bomben zu schaffen. Anders als mit der Fusion des Wasserstoffs verhielt es sich mit der Spaltung des Urans. Als Weizsäcker begriff, dass zerplatzende Urankerne Neutronen freisetzen, die wieder weitere Kerne auseinanderfliegen lassen, überkam ihn die Angst. Denn bei diesem Spaltprozess werden ungeheure Energien frei, mit denen Größenwahnsinnige auf Kosten der Völker pokern könnten. Dann, es war wohl im Februar 1939, hat Hahn in seinem Institut eine kleine Seminarsitzung gemacht, nur von Mitarbeitern, und berichtet, dass Joliot aus Paris ihm geschrieben hatte, dass bei der Uranspaltung nach seinen Messungen auch Neutronen entstehen, und zwar pro Spaltprozess mehr als ein Neutron. Das war dann für uns, die wir es anhörten, sofort der Hinweis, aha, dann muss es möglich sein, dass eine Kettenreaktion stattfindet, dann muss es möglich sein, dass man eine Uranmaschine machen kann und eine Uranbombe. Der Weg von den Vermutungen der Atomphysiker zu den Entscheidungen der Politiker war verschlungen. Während die Hitler-Regierung den Übergang zum Nuklearstaat zum Glück verschlief, erwachte Präsident Roosevelt im Jahr 1942. Hitler hatte bereits ganz Europa unterworfen. Die physische Vernichtung der Juden und aller politisch Andersdenkenden lief auf Hochtouren. Jetzt erst fanden die Warnungen des nach Princeton emigrierten Einstein Gehör. Der Starphysiker hatte bereits 1939 versucht, dem Präsidenten die Befürchtungen des hellsichtigen Szilard zu übermitteln. Im Herbst 1942 übernahm General Leslie Groves die militärische Leitung des bis dahin aufwendigsten Forschungsunternehmens in der Militärgeschichte. Unter der Codebezeichnung Manhattan-Projekt rollte das technologische Großvorhaben zur Konstruktion von Atomwaffen an. Wissenschaftlicher Chef wurde Robert Oppenheimer, der 1927 an der Universität Göttingen seinen Doktor in der Quantenmechanik des Moleküls gemacht hatte. Noch am 31. März 1942 vertraute Joseph Goebbels dem privaten Tagebuch seine geheimsten und durchaus nicht naiven Hoffnungen an. Die Forschungen auf dem Gebiet der Atomzertrümmerung sind so weit gediehen, dass ihre Ergebnisse unter Umständen noch für die Führung dieses Krieges in Anspruch genommen werden können. Es ergeben sich hier bei kleinstem Einsatz derart immense Zerstörungswirkungen, dass man mit einigem Grauen dem Verlauf des Krieges länger dauert und einem späteren Krieg entgegenschauen kann. Die deutsche Wissenschaft ist hier auf der Höhe. Und es ist auch notwendig, dass wir auf diesem Gebiet die Ersten sind. Denn wer eine revolutionäre Neuerung in diesen Krieg hineinbringt, der hat eine größere Chance, ihn zu gewinnen. Einige hundert Physiker wurden im Deutschen Reich während des Krieges im sogenannten Uranverein zur Atomforschung zusammengezogen. Nach seinem Wechsel an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik übernahm Heisenberg die Aufgabe des Cheftheoretikers in der deutschen Kernforschung. Die auf die Universitäten verteilten Arbeiten führten aber weder auf der Reaktorstrecke noch bei der Bombenkonstruktion zum technischen Durchbruch. Goebbels verrechnete sich. Offenbar hatte er keinerlei Vorstellung von der wirtschaftlichen Dimension der in den Vereinigten Staaten entstehenden Nuklearindustrie. Der Verkünder des totalen Krieges übersah, dass die Atombombe ebenso wenig aus dem Reagenzglas hervorzuzaubern ist, wie ein Panzerheer, das dem Ansturm der Roten Armee hätte widerstehen können. Im Juni 1942 misslang in Berlin selbst dem ehrgeizigen Rüstungsminister Albert Speer der letzte Versuch, Wissenschaft, Wirtschaft und Militär zum Aufbau einer deutschen Nuklearindustrie zusammenzuschließen. Während der NS-Staat vor diesem Schritt wegen der Vagheit des militärischen Nutzens zurückschreckte, lief in den Vereinigten Staaten das Manhattan-Projekt an. Doug Schöberg vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching beschreibt, was in den Köpfen der Immigranten vorging, als sie von Roosevelt zur Mitarbeit an der Atombombe aufgefordert wurden. Das kam in der Tat durch den Präsidenten. Der hat die Crew zusammengestellt, er hat jemanden beauftragt, die Besten, die zu haben waren, die Fähigsten, zu kasernieren und zu verpflichten, die Atombombe zu bauen. Das war nicht sehr freiwillig, was sie da machen mussten. Aber sie haben es dann auch aus einer gewissen Überzeugung heraus gemacht, weil sie gesehen haben, dass sonst möglicherweise ein anderes System obsiegt, gegen das sie dann auch absolute Einwände hatten. Und insofern war es dann nachher auch eine gewisse Überzeugung, warum sie sich dann daran beteiligt hatten. Zumal man zu der Zeit die ganzen Sekundärwirkungen überhaupt noch nicht übersehen hat. Das kam dann erst später. Die begabtesten der in Los Alamos arbeitenden Physiker passten in keine Uniformen. Leute wie Bethe und Teller wurden auch nicht als Techniker eingesetzt. Sie betrieben trotz der militärischen Disziplin Grundlagenforschung. Zwangsläufig kamen im Rahmen des Manhattan-Projekts auch Ergebnisse zustande, die über den engen Horizont der Waffenentwicklung hinaussteuerten. Das war zum Beispiel der Fall, wenn Teller das Periodensystem mit seinen 92 natürlich vorkommenden chemischen Elementen aus dem Blickwinkel der Kernphysik deutete. Das Periodensystem der Elemente ging auf Dmitri Iwanowitsch Mendelejew zurück. Dabei handelte es sich um eine schlaue Tabelle. Der Petersburger Chemiker beachtete bei ihrer Zusammenstellung, dass sich die Eigenschaften der Substanzen nicht schon von Element zu Element, sondern erst gruppenweise ändern. Indem Mendelejew eine periodische Anordnung wählte, glückte ihm die Begründung der physikalischen Chemie. In dem Maße, wie die Physiker in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Geheimnis der Kernkräfte zu lüften begannen, ermöglichten sie auf der Grundlage des Periodensystems das völlig neue Forschungsgebiet der Astrochemie. Nicht zuletzt der Exilrusse George Gamow und ebenfalls der mit ihm befreundete Exil-Ungar Teller waren an dieser Entwicklung beteiligt. Teller erstellte während des Krieges ein Diagramm, das der physikalischen Chemie ein neues Gesicht verlieh. Der Bohrschüler fasste anschaulich zusammen, bei welchen Kernladungszahlen die Bindungsenergie der Atomkerne durch Spaltung und wann durch Fusion freigesetzt wird. In dieser Kurve steckte der Schlüssel zu der wichtigen Erkenntnis, dass die Fusion elementarer ist als die Spaltung. In Deutschland war es der junge Weizsäcker, der diesen für das Verständnis der kosmischen Evolution wichtigen Zusammenhang als erster durchschaute. An der Schwelle zum dritten Jahrtausend beschäftigen sich die Experten nun ganz systematisch damit, wie im Laufe der kosmischen Evolution das Periodensystem der Elemente zusammengebacken wurde. Wolfgang Hillebrand vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching fasziniert die etwas versteckte Verwandtschaft zwischen den Sternen und uns Menschen. Hätte Hahn vor 60 Jahren die ungewöhnliche Plastizität der Atomkerne nicht herausgefunden, wären die Astrophysiker der Geschichte des Atomaufbaus keineswegs so schnell auf die Spur gekommen. Die Idee war ja ursprünglich, dass Gamow gesagt hat, alle Elemente sind im Urknall entstanden. Und dann kam in den Ende der 50er Jahre die Idee auf, dass sind die Sterne auch noch mit dran beteiligt. Und das heißt aber im Endeffekt, die Vorstellung muss sein, dass alle schweren Elemente, die, aus denen unsere Materie besteht, auch unser Körper, Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen, all das ist in Sternen entstanden und hat diese Elemente sind dort erbrütet worden. Und das kann nicht in einem Schlag gegangen sein, sonst gäbe es gar nicht so viele Elemente in unserem Universum, wie wir es haben. Und das muss also durch mehrere Generationen von Sternen durchgelaufen sein. Die Anhänger der Urknalltheorie behaupteten etwas, das zunächst kaum jemand glauben konnte. Das Universum hätte vor Milliarden Jahren einen Anfang gehabt. Aus einer einmaligen Energiekonzentration sei alles das entstanden, was wir heute im Weltall vorfinden. Der Astrophysiker Hillebrand schildert den Werdegang dieses exotischen Modells. Und dann kommt man natürlich dazu, sich Gedanken zu machen, wie Sterne entstehen und sich entwickeln und wie sie dann auch wieder sterben, nämlich nur in ihrem Sterbeprozess, in der Explosion, in der letzten Aufbäumen, schleudern sie die frisch erbrüteten Elemente wieder ins Universum hinaus. Und aus diesen frisch erbrüteten Elementen können dann wieder neue Sterne sich bilden und durch viele, viele Generationen hindurchgehen. Und irgendwann mal ist dann das Sonnensystem entstanden und irgendwann mal ist die Erde entstanden und auf der Erde dann die Menschen. Und wie gesagt, all diese Elemente, aus denen wir bestehen, die haben schon mindestens ein, zwei, vielleicht achtmal, zehnmal in irgendeinem Stern gebrütet. Thank you. In dem Maße, wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Quantenmechanik und die Kernphysik eine Ehe eingingen, übernahmen die Naturforscher das uralte Geschäft des Zusammendenkens von Himmel und Erde, von Sternen und Menschen, von Kosmos und Kultur. Hahn gehört zu denen, die nicht nur einen Wandel in der Energietechnik auslösten, der uns heute in Gestalt der Kernkraftwerke heftige Probleme beschert. Der Radiochemiker und erste Präsident der Max-Planck-Gesellschaft lieferte auch einen wichtigen Baustein für das heutige evolutionäre Welt- und Menschenbild der Astrophysik. Ohne die zuweilen verrückte Physik des Atoms zu begreifen, gibt es für uns Menschen kein Verstehen unseres kosmischen Woher und Wohin. So wurde die Wissenschaft vom Atom zum Mythos der Physiker. Für den holländischen Quantenphysiker Casimir ist dieser Mythos durchaus kein Schreckgespenst, sondern eher ein Teil moderner Aufklärung. Die Atome, die sind im Laufe unseres Jahrhunderts sehr viel konkreter geworden. Hier in Leipzig war ja Ostwald seinerzeit ungefähr um die Jahrhundertwende. Und er war dagegen, der sagte, die Atome, die brauche ich gar nicht. Nun, man hat die Technik so verfeinert, dass man heutzutage die Atome fast wirklich individuell sehen kann und dass man auch damit arbeiten kann. Versuche machen mit einem oder wenigstens mit sehr wenigen Atomen. Also an der Realität der Atome kann man in dieser Weise nicht mehr zweifeln. Auf der anderen Seite ist das Benehmen der Atome, das von mathematisch von der Quantenmechanik studiert wird, das Benehmen, das könnte man doch noch sagen, dass das etwas Mystisches hat. So ein Atom oder ein Elektron, das ein Baustein der Atome ist, nun, die bewegen sich nach ganz anderen Gesetzen als, sagen wir, ein Kugel oder ein Tennisball. Und man versucht auch das natürlich rational und konkret zu erklären, aber dass das noch immer etwas Geheimnisvolles hat, das ist sicher der Fall. Außerdem, man kann auch immer kleiner gehen. Ein Atom ist schon längst nicht mehr unteilbar. Das besteht aus einem Kern und aus sogenannten Elektronen. Aber der Kern ist nicht unteilbar, besteht aus Protonen und Neutronen. Und diese Teilchen sind selber wieder aufgebaut aus noch kleineren Teilchen, die sogenannten Quarks. Und was dann noch jenseits diesen, ob es noch ein jenseits diesen gibt, das weiß man noch gar nicht. Jedenfalls, während die Atome also sehr konkret geworden sind, fast bis zu ihrem Modell mit Kern und Elektronen und trotzdem etwas geheimnisvoll, ist das natürlich bei den anderen Elementarteilchen, das Rätsel, sind die Rätsel noch viel größer. Sechzig Jahre nach Hahns Entdeckung, KKW-Ausstieg in Deutschland. Was sich für die Wissenschaftlergeneration von Hahn und Heisenberg während der 50er Jahre noch als ein Friedenstraum darstellte, wird heute von der Bevölkerung nicht mehr mehrheitlich akzeptiert. Die 19 Reaktoren in Deutschland müssen es sich gefallen lassen, dass sie von Sicherheitstechnikern sehr kritisch durchgesehen und geprüft werden. Es stimmt, dass in Deutschland bisher kein großer Havariefall eintrat. Trotzdem wissen heute bereits die Schulkinder, dass ein zerstörter Reaktor nicht so leicht wie ein Unfallauto wegzuräumen ist. Der Strahlenbiologe Edmund Lenkfelder aus München zu der tragischen Erfahrung von Tschernobyl. Also nach unseren Recherchen ist bisher die höchste Todeszahl festzustellen in der Gruppe der Liquidatoren. Das waren also diejenigen jungen Soldaten, die nach Tschernobyl aufgeräumt haben, den Sarkophag gebaut haben, Häuser und Städte gewaschen haben. Das war eine Zahl von etwa 800.000. Und von diesen 800.000 ist nach unseren Untersuchungen bisher eine Zahl von mindestens 25.000 tot. Die Liquidatoren opferten ihr Leben, um nur erst einmal das Wrack eines einzigen Kraftwerkblocks zu bändigen. Trotzdem wurden weite Teile Europas mit der radioaktiven Wolke eines mittleren Kernwaffenkrieges bedeckt. Während der letzten Woche im April 1986 wollte Tanja Peterle-Neumeyer im Atomei in Garching Versuche für ihr Dissertationsthema durchführen. Ach, das war nach dem Unfall in Tschernobyl und ich bin in der Früh zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad. Ja, und dann bin ich aber letztens am Ende auch noch zu Fuß gegangen und bin in den Reaktor reingegangen und ich durfte nicht in den Reaktor rein, weil meine Fußsohlen kontaminiert waren. Und daraufhin musste ich dann Überschuhe anziehen, dann durfte ich rein. Das heißt, der Reaktor war während dieser Katastrophe von Tschernobyl in Garching der geschützteste Platz, den man sich vorstellen kann, weil es wurde kontrolliert, wer reinging, also niemand konnte es kontaminieren. Anders als mit Wohnungen, in die man rein und rausgegangen ist, wenn man da nie Obacht gegeben hat, man sich Schuhe vorher ausgezogen hat, vor der Haustür gelassen hat und Mantel und Regenschirm und so weiter. Deutsche Energiemanager sträuben sich gegen das Beispiel von Tschernobyl. Ihr Argument, wir haben ganz andere Reaktoren und zuverlässige Bedienungsmannschaften. Das älteste deutsche Atomkraftwerk in Obrichheim am Neckar liefert 29 Jahre ohne Havarie Strom ans Netz. Das jüngste in Neckarwestheim ist 9 Jahre in Betrieb. Siemens-Manager Alois Hüttel in Erlangen ist sich sicher, dass die deutsche KKW-Welt ingenieurtechnisch heil ist. Ich selbst habe mich natürlich auch mit den Folgen von Tschernobyl beschäftigt. Und Tschernobyl war eine Katastrophe, war ein Desaster. Aber ich kann aus ganz tiefer Überzeugung sagen, dass ein Störfall wie Tschernobyl mit diesen Konsequenzen in Kraftwerken, die wir gebaut haben oder in Zukunft bauen werden, nicht auftreten kann. Jeder Reaktor besitzt die Tendenz zum größten anzunehmenden Unfall, zum GAU. Alle 400 auf unserem Globus und auch die in Deutschland verteilten 19 Exemplare. Die Spaltung der Urankerne beruht nun einmal auf dem Schneeballprinzip. Löst ein einziges Neutron die Spaltung aus, werden mehrere Neutronen frei, die noch mehr Spaltungen zur Folge haben. Der Fall, dass die Bremsen versagen und sich die Kettenreaktion ungehemmt in die Richtung des Unendlichen hochschaukelt, muss bei jedem Kernkraftwerk einkalkuliert werden. Der Architekt Guido Rottkemper lernte das auf dem Schulweg. Also, ich habe 16 Jahre gewohnt in der Nähe von Gronde, wo dann das Atomkraftwerk entstanden ist. Im Fall eines GAUs gibt es ja mehrere Zonen, die sozusagen abgeschottet werden, damit die Leute, die dann unwiderruflich radioaktiv verseucht sind, nicht ins Land fliehen und andere Leute oder die Radioaktivität weitertragen. Und die Kreise sind nicht nur hypothetisch, sondern die sind ganz konkret zu sehen. Das heißt, 5 bis 6 Kilometer vor Gronde, direkt auf meinem täglichen Schulweg, gibt es mitten in der Straße 3 Gullideckel direkt nebeneinander. Da ist nichts drunter, also keine Wasserleitung oder sonst was, sondern dort werden im Notfall Sprengsätze gezündet. Das heißt, die werden in der Straße versenkt und dann wird ein dickes Loch gemacht. Die sind an mehreren Punkten strategisch verteilt. Das heißt, das Erste, was passiert ist, die Bundeswehr zieht los und sprengt dicke Krater in die Straßen, sodass die Leute, die da drin sind, per Auto oder zu Fuß, haben erstmal auf den Straßen keine Chance mehr, schnell rauszukommen. Und die Löcher sind da, die haben wir uns angeguckt, wir wissen, wozu sie da sind. Und das stimmt dann schon nachdenklich. Also ich denke, dass die Verharmlosung des Gefahrenpotenzials der Atomenergie der eigentliche Mythos ist der Atomenergie. Die Gefahr der Kernspaltungstechnik ist unsichtbar. Eine Versicherung wie für Autofahrer gibt es nicht. Die KKW-Lobby spielt die Gefährdung durch Reaktoren, den Mangel an Vorsorge für den Havariefall und das ungelöste Problem der Lagerung des Verbrennungsmülls herunter. Siemens-Chef Heinrich von Pierer reagierte pikiert, als die Organisation Ärzte gegen den Atomkrieg im Oktober 1997 den Abschied von der Reaktortechnik forderte. Wir haben intensiv mit der Gruppe diskutiert. Ich habe auch manchmal den Eindruck aus Gesprächen, die ich selber führe, dass viele Argumente einfach nicht aufgenommen werden. Also zum Beispiel die Frage, wer über die Nutzung der Kernkraft in Deutschland, jetzt bleiben wir erstmal bei Deutschland, eigentlich entscheidet. Das ist ja nicht Siemens, sondern ist zunächst mal die Regierung. Zweitens, wer eigentlich die Kernkraftwerke nutzt. Auch dieses ist nicht Siemens, sondern die Kernkraftwerke, die 19, werden wirtschaftlich außerordentlich erfolgreich, im Übrigen von ganz anderen Betrieben. Mit welchem Erfolg kann man ja auch in der augenblicklichen Situation in Deutschland sehr gut beurteilen. Wenn man sieht, wer in welche Geschäftsfelder investiert, ist das ja auch ganz deutlich zu sehen. Andere Länder, andere Sitten. Der Atomphysiker Kasimir machte 1930, gefördert durch Bohr in Kopenhagen und Paul Ehrenfest in Leiden, seinen Doktor. Während der deutschen Besetzung ging er zu Philips. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er Forschungsdirektor und Vorstandsmitglied von Philips. Er berichtet über die Gründe, warum das Unternehmen im Unterschied zu Siemens nicht in das Kernkraft- und Reaktorgeschäft einstieg. Das ist eine lange Geschichte, aber ich würde sagen, dass für die internationale Gesellschaft es nicht so günstig ist, weil die immer mit sehr Kernphysik, praktische Kernphysik, immer sehr mit allerhand Fragen der Verteidigung mit dem Militär verbunden ist. Und das ist dann eigentlich eine schwierige Aufgabe für eine internationale Gesellschaft. Man möchte das nicht trennen in den verschiedenen Ländern, und trotzdem wird dort auf das Geheimnis bestanden, also so ungefähr. Unter anderem könnte ich nennen den jungen Fritz Philips, der seinerzeit noch Präsident war und der das, glaube ich, sehr deutlich gesehen hat. Die von der neuen Regierung in Deutschland erklärte Absicht zum Atomausstieg zielt auf keinen Abschied von der Atomphysik. Wissenschaftsfelder wie Laserphysik und Quantenchemie, Plasmaphysik und Fusionsforschung, Radiochemie und Nuklearmedizin sind weltweit in Bewegung geraten. Um was es beim verkürzten politischen Slogan Atomkraft, nein danke, wirklich geht, das sagt der Berliner Sozialdemokrat und streitbare Christ Siegfried Schmutzler. Es bringt zum Ausdruck, dass man weiß, die das also an ihrer Tür kleben, die wissen genau, dass man zwar Atomkraftwerke bauen kann, dass man aber bis heute nicht weiß, wie man die entsorgt. Atomkraftwerke heißt ja, das Atom zerstören und die Kraft, die da drin steckt, freimachen für die menschliche Verfügung. Und genau das ist das Gefährliche, einfach deshalb, weil man nicht weiß, wie man diesen Mist wieder los wird. Dieser Satz, dann müssen Sie in der Situation sehen. Sie können das nicht als einen allgemein verbindlichen philosophischen Satz, der globale Bedeutung hat. Nein, der ist ganz spezifisch gegen die Atomkraftwerke. Und daraus sagt man, nein, danke. Das ist, dem gilt das. Der Mythos der Physiker über die Entdeckung der Kernspaltung vor 60 Jahren von Konrad Lindner. Es sprachen Walter Gontermann und Christoph Lindert. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Anne Efferts. Regieassistenz Antje Lindner. Regie Detlef Inken.